Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren mit John Lee Hooker, Bo Diddley, Jimmy Smith, Thelma Houston, Mark Elf, John Coltrane, Anthony Hannigan, David Ray, Butch Baltazari, Grant Olsen, Segi Mariam Gebru, Buddy Tate, Arnett Kopp, Hart Singer, Ernie Fields und Judas Priest. Whiskey. all the best to me. I had a lot of money one time, but whiskey and women, they tore it down. Heavy Metal gibt es heutzutage in so vielen Abwandlungen, dass man fast vergessen könnte, auch dieser Musikstil hatte seinen Ursprung im Blues und Rock'n'Roll. Auch Judas Priest aus Birmingham, England, begann 1969 als Bluesband und betitelte ihre erste LP mit Rock'n'Roller im Jahre 1974. Living After Midnight von 1980 bescherte der Band einigen Erfolg über die Heavy-Metal-Szene hinaus. Im Anschluss gab es dann Blues und Rhythm and Blues mit Soul-Einschlag. John Lee Hooker zusammen mit Kenneth Heath 1970 mit einer Neuaufnahme von Whiskey and Women, das Hooker schon Anfang der 60er Jahre für das VG-Label in Chicago aufgenommen hatte. Danach beklagte sich dann Bo Diddley auf einer Chess Records Veröffentlichung, ebenfalls aus Chicago, von 1968, Another Sugar Daddy. Für die nun beiden folgenden Aufnahmen werden, wenden wir uns noch etwas näher dem Soul zu. Im Sommer 1967 nahm der Organist Jimmy Smith eine ganze LP für das Verve-Label auf mit dem Schwerpunkt Soul-Musik. Ja, wir nahmen unter anderem auch Otis Redding-Komposition Respekt auf, das auch der Titel der LP war. An den Gitarren übrigens Thornel Swartz und Eric Gale. Thelma Houston, Jahrgang 1943, hatte mit Don't Leave Me This Way 1977 ein Disco-Hit, ursprünglich 1975 ein Hit für Harold Melvin and the Blue Notes und dann 1986 nochmals für das britische Pop-Duo The Communards. Thelma Houston ist übrigens nicht verwandt mit Sissy oder Whitney Houston, war seit 1968 Schallplatten veröffentlichend. Von 1975 gibt es nach Jimmy Smiths Respekt I Got the Music in Me mit der Studioband Pressure Cooker. Yeah. Jazz gibt es das bzw. mehrere Blues-Schemen, auf die Musiker improvisieren. Die Rhythm Changes sind ein weiteres Schema, das immer wieder zur Improvisation herhalten muss und aus dem wiederum neue Kompositionen entstehen. Basieren tut es auf Duke Ellingtons I Got Rhythm. Ab den 1960er Jahren gesellte sich eine weitere Komposition zu den Jazzstandards, Giant Steps, vom Tenorsaxophonisten John Coltrane dazu. Sehr schnelles Tempo und drei Tonartwechsel sind eine Herausforderung, sodass man irgendwann dem Ganzen den Beinamen Coltrane Changes verpasste. Wir hören zuerst den Gitarristen Mark Elf von 1994, fast schon so eine Art Etüde. Wie er das spielt, klingt sehr nah an dem, was auch John Coltrane spielte, den wir darauf folgend mit dem Original von Giant Steps von 1959 hören. Thank you. Für die nächste Runde rückt die Mandoline in den Vordergrund. Der nicht sehr bekannte Singer-Songwriter aus Salem, New York, David Ray, präsentiert Canta Cubana. Doch davor gibt es den Mandolinvirtuosen Anthony Hennigan mit Sled Minor. Thank you. bleiben zunächst noch etwas bei der Mandoline. Butch Baltasari nahm 2005 mit dem Dulcimer-Spieler David Snaufer Muddy Roads auf. Die Dulcimers ursprünglich nur diatonisch bundiert, ähnlich wie bei einer diatonischen Mundharmonika, ist man also in den Tonarten etwas eingeschränkt. Mittlerweile gibt es die Dulcimer aber auch in chromatischen Ausführungen. Im Anschluss hören wir dann Grant Olsen von 2020 mit einer dieser diatonischen Dulcimers Classical Gas spielen. Ganz schön beeindruckend. Der Mann ist ja gerade mal Anfang 20. Abgesehen davon stammt dieses Audio von einem Video von YouTube, also ganz zwanglos, ohne technischen Schnickschnack eingespielt. Thank you. Olsen spielt auf der nur dreiseitigen Dulcimer, der sogenannten Mountain Dulcimer oder Appalachian Dulcimer, doch recht komplexe Linien, was man nicht unbedingt für diese Art des Instrumentes erwarten würde. C.G. Mariam Gebru, die Pianistin und Komponistin, die in der letzten Runde als Dritte im Bunde war, wurde fast 100 Jahre alt, als sie im Jahr 2023 verstarb, und sie war eine Äthiopierin, hatte Violine, Piano und Komposition studiert. Sie hatte einen sehr eigenen Stil, sicherlich klassisch geprägt, aber auch sehr eigen. Evening Breeze stammte von 1962. Ein musikalischer Schnitt mit Ansage, Tenorsaxophon, Rhythm and Blues, 50er Jahre, mehr zu Interpreten und Liedern später. Thank you. texanische Tenorsaxophonist George Buddy Tate spielte unter anderem 10 Jahre im Orchester von Count Basie 1939 bis 1949 sowie in eigenen Formationen. Seit den 70er Jahren tourte er oft durch Europa in Clubs und auf Festivals, oft mit dem deutschen Drummer Thorsten Zwingenberger, mit dem er sogar im Studio war. That Girl, dass das Trio der Lieder eröffnete, wurde allerdings 1954 eingespielt. Ein Zeitgenosse von Buddy Tate, ebenfalls Tenorsaxophonist und Texaner, war Arnett Cobb. Er ersetzte 1942 Illinois Jacket in der Lionel Hampton Band, bevor er ab 1947 eigene Bands hatte. Open House kam 1952 heraus und auch Harl Singer 1919 in Tulsa, Oklahoma, einem Nachbarstaat von Texas geboren, schlug in die gleiche Bresche, sprich blies das Tenorsaxophon. Er wurde 100 Jahre alt und war in den 40ern in den Orchestern von J. Mac Chen und Hot Laps Page. Hot Rod kam allerdings schon in der Ära des Rock'n'Roll auf den Markt, und mit dieser Art von Musik beeinflusste Harl Singer und Company natürlich dann auch Rock'n'Roll-Acts wie Bill Haley and the Comets. Zum Abschluss von Framas musikalisches Fundbüro kommt mit Bandleader und Posaunist Ernie Fields jemand, der noch ein Stück älter war als die vorangegangenen Musiker. Auch er war Texaner, dort 1904 geboren und nahm in der zweiten Hälfte immer noch Platten auf, aber diesmal Rock'n'Roll. Earl Palmer war an den Drums, unter anderem spielte der bei Little Richard, Rene Hall an der Gitarre und Plas Johnson am Tenorsaxophon. Das war's. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Teen Flip und The Boot von Ernie Fields.